so, dass ich an sich erstmal für einen bisschen längeren Zeitraum geplant hatte. Dann haben wir es dann nochmal umgestellt und ne, so gesehen. Und wir haben, bestreiten den Morgen jetzt zusammen. Darum werde ich jetzt eine Reihe von den Sachen, die hier drin sind, auch noch rausnehmen, kürzen. Ich werde einen Schwerpunkt setzen. Und zwar, wie in der Ankündigung gesagt, werde ich mich konzentrieren, einen Bogen zu schlagen von der Diskussion um das gesellschaftliche Naturverhältnis, speziell um die Klimapolitik im gesellschaftlichen Naturverhältnis, und den Bogen dann von dort aus eben so zur Frage internationale Politik Nord-Süd, welche Rolle spielt die Klimapolitik eigentlich in dem Kontext? Ja. Okay. Ja, viel von dem, was gerade eben schon referiert wurde von Tatio, dem kann ich eigentlich so zustimmen. Das wird auch ein Bereich sein, den ich dann einfach so, wo da Elemente drin vorkommen, die ich kürzen werde. An anderen Punkten werde ich allerdings auch noch ein paar Fragen zurückkommen im Zusammenhang. Ja, das Ganze heißt Schiedwetter, das ist jetzt nicht so spannend. Fangen wir jetzt erstmal damit an. Warum eigentlich Klimapolitik? Ja, da habe ich jetzt mehrere Punkte aufgenommen. Auch da werde ich jetzt einfach Schwerpunkte setzen, um das Ganze heute noch in eine diskutierbare Form zu bringen. Ich denke aber, anschließend an das, was eben auch am Ende schon angesprochen wurde, warum soll man es eigentlich darauf beziehen, ist es, finde ich, wichtig zu sehen, dass die Klimapolitik ein Ansatzpunkt sein kann, um die Debatten, die wir jetzt auch am Wochenende geführt haben, nämlich um gesellschaftliches Naturverhältnis und was halten wir eigentlich als Linke davon, wiederzubeleben. Es hat im Prinzip diese Debatten immer wieder mal gegeben, aber ich würde behaupten, in den letzten 10 Jahren lagen sie relativ brach, Debatten in der Linken ums gesellschaftliche Naturverhältnis, und genau das ist auch der Grund dafür, oder ein Grund dafür, dass es relativ viel Diskussionsbedarf gibt jetzt in der Verortung unserer Position zur Klimapolitik. So. Und auch viel Skepsis, eignet sich Klimapolitik eigentlich überhaupt als politischer Ansatzpunkt in der radikalen Linken, in der Linken? Auf welche Art und Weise sollen wir uns dem Feld nähern und so? Und das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt dieser ganzen Debatte um Klimapolitik generell in der Linken, genau diese Fragen in Bezug auf das gesellschaftliche Naturverhältnis, wie wir sie hier jetzt auch angeschnitten haben, zu klären, um daraus dann aber auch eine Politik entwickeln zu können. So. Also Klimapolitik so ein bisschen als zum Anschieben im Prinzip für weitergehende Debatten und Positionsbestimmung der Linken an sich. Ja, Delegitimierung, das ist eben schon erwähnt worden, auch Ausweitung, ne, der globalen politischen Vernetzung und des Widerstands, auch schon angesprochen, können wir diskutieren. Ja, was noch nicht angesprochen worden ist und wo ich auch den Bogen schlagen will, ist die Frage Solidarität. Was heißt das heute eigentlich? Ich komme zum einen aus der Internetbewegung, so der 80er, zum anderen Teil komme ich tatsächlich so ein bisschen aus der Umweltbewegung der 80er. Das hat sich bei mir so ein bisschen durchgezogen. Und gerade jetzt bei den Debatten, wenn man sie jetzt verfolgt im Kontext der Klimapolitik in der Linken, finde ich, werden viele Fragen des Nord-Süd-Verhältnisses dabei ausgeklammert. Es wird zwar gesagt, oh ja, den Süden trifft es schlimmer und das ist ungleich verteilt und so weiter und so fort, aber was das konkret dann heißt für eine politische Solidarität, für eine politische Zusammenarbeit, auch für Forderungen, die wir hier stellen, das ist meiner Meinung nach noch relativ ungeklärt. So, also Forderungen, die darüber hinausgehen, zu sagen, okay, wie das einige machen, wir schließen uns dem an, wir müssen Klimawandel irgendwie bremsen. So. Diese Perspektive halte ich für keineswegs ausreichend und eigentlich auch für richtig kontraproduktiv, und da werde ich auch noch im Weiteren drauf kommen. Also denke ich, müssen wir diese Debatte um Klimapolitik auch als eine Herausforderung begreifen, um genau diesen Solidaritätsbegriff, den alten, der ja auch vielfach in den 90er Jahren zu Recht meiner Meinung nach kritisiert wurde, neu zu bestimmen. Was heißt das in diesem Kontext eigentlich? Wie kann da internationale linke Politik eigentlich laufen vor so einem Hintergrund? Finde ich auch eine ebenfalls sehr wichtige Frage. So. Ja, daran hängt so ein bisschen dran auch die Frage, wie gehen wir mit Militarisierung um? Weil meiner Meinung nach hat Klimapolitik für mich nicht nur was mit Umweltschutzpolitik auf internationaler Ebene zu tun, sondern mit Ressourcenpolitik. So, deshalb der Punkt der Militarisierung. Und ja, es geht auch um unser Verständnis, nicht nur im ökonomischen Sinne, sondern weitergefasst um unser Verständnis von Entwicklung. Wie stellen wir uns eigentlich Gesellschaft utopisch vor? So, welche Gesellschaft wollen wir eigentlich? Welche Entwicklungskonzepte haben wir eigentlich? Und das finde ich auch einen sehr wichtigen Aspekt, weil in der Klimapolitik, ja, als ein Feld, wie auch eben dargestellt wurde, wie wir auch schon darüber diskutiert haben, über das in Gesellschaft interveniert wird, ja, wird auch Gesellschaft gestaltet und wird auch gerade die Zukunft der Gesellschaft gestaltet. Das ist ganz eng verbunden. Auch da sitzen wir wieder drin. Das könnte man auch über dieses Haus aufziehen. Ja, das ist ein bestimmter utopischer Entwurf, dieses Haus. Und das ist Klimapolitik an sich auch. Und genau darum müssen wir auch politisch streiten. Und da wird, wenn wir davon ausgehen, dass es eine ökologische Modernisierung aktuell gibt, ja, egal mit wie viel Neoliberalismus drin oder nicht, ja, ist diese ökologische Modernisierung ist ein Zukunftsprojekt. So. Und die Linke muss auch ein eigenes, ne, eine eigene Idee von Zukunft dem gegenüberstellen können. Und dafür ist auch gerade die Frage gesellschaftliches Naturverhältnis, ökologische Modernisierung sehr wichtig und da, deshalb auch Klimapolitik. Auch da können wir gut andocken. Und es ist meiner Meinung nach sinnvoll, das zu tun. So, das ist also ein bisschen die Einleitung. Hoppla, das ging langsam. Worum es mir nicht geht dabei, für mich, ja, können wir dann auch gerne darüber diskutieren, Klimawandel ist keine ökologische Katastrophe, die durch Umweltschutz aufzuhalten ist. Das ist nämlich vor allen Dingen ein soziales und politisches Problem. Klimawandel ist keine wissenschaftliche Erkenntnis, die technologische Antworten verlangt, beruht so ungefähr auf dem gleichen und ist auch kein apolitisches Menschheitsproblem. Und deshalb, das Bild, das ihr eben gesehen habt, es sitzen nicht alle im Rettungsboot. Ich denke, das ist allen klar, da muss ich nicht viel dazu sagen. Umstrittener sind vielleicht die ersten Thesen, ja, das ist schon oft darüber diskutiert worden, warum Klimawandel keine ökologische Katastrophe zu nennen ist, die durch Umweltschutz aufzuhalten ist. Da können wir weiter, später komme ich da noch drauf, können wir gerne darüber diskutieren. Worum es geht, ökologische Modernisierung, wie gesagt angesprochen, Zugriff auf Natur, haben wir zum Teil auch angesprochen, aber darauf möchte ich weiterkommen, und ungleiche Verteilung von Ressourcen. Das sind für mich jetzt, hier jetzt in diesem Moment, die beiden Zugangspunkte, auf die ich mich beziehen möchte. Ja, Ungleichheit. Ja, der Punkt der Ungleichheit ist immer wieder diskutiert, ja auch hier, gleich in der Einladung zum Klimacamp, steht es vorne drin, im Einladungssatz, ich denke, die kennt ihr, ja? Da haben wir jetzt einmal die aktuellen Überschwemmungen, ne? Wimmer, und wir haben das Eider-Sperrwerk unten rechts. Ne? Das weist einfach darauf hin, es gibt Eider-Sperrwerk, Schleswig-Holstein. Das ist, damit wird die Eider, damit wird quasi ein Drittel Schleswig-Holsteins vor Flutkatastrophen geschützt, mit diesem Sperrwerk. Und genau um dieses Verhältnis, aber da geht es ja auch vielen in der Linken darum, diese Ungleichheit in der Möglichkeit auf Klimawandel zu reagieren, ja, das ist ein Bezugspunkt für mich. Aber ich denke, das ist auch einer der weniger umstrittenen. Ja, einsteigen, und das, da kommen dann vielleicht auch ein paar Punkte rein, die wir jetzt noch nicht debattiert haben. Warum ist eigentlich nicht schon früher Klimawandel thematisiert worden? Wird ja immer, könnte man fragen. Beziehungsweise, warum ist er thematisiert worden, ist eigentlich die richtige Frage, aber nichts getan worden. Denn der Klimawandel an sich ist keine Neuigkeit. Ne? In der zweiten Hälfte der 80er Jahre gab es schon einen ersten medialen, ja, Aufschrei, Hilfe, der Klimawandel kommt. Für mich damals war ich irgendwie unter anderem aktiv und oder habe mich auch im Studium beschäftigt mit Nordseeökologie und sowas. Da wurde schon breit darüber diskutiert, ob jetzt das Wattenmeer verschwindet, weil sich die Winde verstärken, die Zahl der starken Wetterereignisse, also der Stürme auch drastisch zunehmen, dadurch der Wattboden abgetragen wird und alles verschwindet. Greenpeace hat dick Werbung gemacht. Der Spiegel hat getitelt, das sind diese Spiegel, die wir verschwinden lassen müssen, wo wir vorhin drüber gescherzt haben. Ja? Da zeige ich euch gleich noch die Bilder. Also das war schon ein Thema. Und das war auch wirklich ein Thema, das in den Medien breitgetreten worden ist. So, nicht ganz so breit wie jetzt, aber das hat nicht nur Leute jetzt interessiert, die Meteorologie, Biologie oder sowas studiert haben oder Geografie, sondern das war ein breites öffentliches Thema. Das hat im Prinzip diese Debatte aus den 80ern kommt, hat den Kyoto-Prozess angestoßen. So, 1992 auf dem Weltgipfel in Rio, ja, wurde im Prinzip dieser Klimaprozess in Gang gebracht, der dann zum Kyoto-Protokoll 10 Jahre später führte. Ne, aber ihr seht schon, die Zeitdimension heute ist die Klimadebatte ja hier bei uns so zugespitzt, wow, das Menschheitsproblem, ja, die Katastrophe kommt. Ja. Tatsächlich ist es aber schon seit 20, 30 Jahren bekannt, dass genau das passiert. Könnte man erstmal die Nachfrage stellen, ups, warum wurde das dann bisher nicht ernst genommen? Wir hätten ja 20, 30 Jahre mehr Zeit gehabt. Ist erstmal ein einfaches Argument, aber warum das so lange gedauert hat, ist dann noch eine Frage, die die internationalen politischen Verhältnisse betrifft. Da sieht man, ja, das sind alles Sachen aus den 80ern. Die Statistik da oben in der Mitte ist aus den 30er Jahren. Die ist aus einem Buch, das während des Nationalsozialismus veröffentlicht wurde, zur Weltmacht Öl, der Kampf um Öl. Die erste Statistik, die ich in die Finger gekriegt, also die älteste Statistik, die ich in die Finger gekriegt habe, wo über Peak Oil gesprochen wird, dass das Öl bald ausgeht und ne, deshalb entsprechend machtpolitisch interveniert werden muss. Der Rest, der sich drumherum gruppiert, das sind alles so Zeitungsausschnitte. Und ihr seht, selbst in der Wirtschaftswoche stand dann schon Klimazeitbombe für die Weltwirtschaft. Auch der Sternreport von 2006 hat nicht zum ersten Mal dieses Problem aufgeworfen. Ne, in der Spektrum der Wissenschaft, globale Veränderung des Klimas, dann auch so ein bisschen was mehr hier auf die Gegend bezogen, beziehungsweise auf die Gegend, aus der ich komme, wenn Sylt versinkt, Greenpeace mit Global Warming, Spiegel mit der Klimakatastrophe, alles Ende der 80er Jahre. Seitdem hat sich im Groben die Warnungen, die dort ausgesprochen werden, nicht wesentlich verändert. Ja, also warum gerade jetzt? Ne? Warum so lange Untätigkeit, obwohl doch bekannt? Warum gibt man sich jetzt so viel Mühe, das zum Politikum zu machen? Und das ist ja im Prinzip ist Klimapolitik ja ein Dauerbrenner. Ne? Wenn wir uns mal, ne? Wenn wir uns das mal vorstellen, seit 2006 mindestens, ne? Ist es jetzt eigentlich durchgängig immer wieder breit auf den Covern. Welches Thema hat das geschafft? 2 Jahre. Ne? Keins. Würde ich mal behaupten, in letzter Zeit, dass so durchgängig, also jetzt was internationale Aspekte auch angeht, überhaupt geschafft hat. Ja. Für mich ordne ich das so ein, dass die Geschichte im Prinzip 89 beginnt. Ja. 89, ja, ist bekannt, Ende des Ostens. Die Slogans, ne, der Kapitalismus hat gesiegt, die Geschichte ist zu Ende und so weiter und so fort. Was hat sich da aufgetan? Im Prinzip wurde das eben schon angesprochen. Ne? Globalisierung auf spezielle Art und Weise hat sich im Prinzip durchgesetzt. Kapital. Das Kapital greift auf Räume zu, auf die es vorher nicht auf die gleiche Art und Weise zugreifen konnte. Es kommt zu neuen Verteilungskämpfen. Ja? Damit kommt es auch zu neuen Ordnungsproblemen. Ne? Die neue Weltordnung, der Krieg, der zweite Krieg Irak, ne? Bush Senior, ne? Da war das, ja, das Stichwort, die neue Weltordnung soll durchgesetzt werden. Der andere Punkt, etwas später, die G5 steigen auf, China, Indien, Mexiko, Brasilien, ne? Südafrika. Das, was jetzt gerade immer wieder diskutiert wird, Rohstoffpreise steigen und so weiter, es verknappt sich, die Konkurrenz auch in die Rohstoffe. Rohstoffquellen und da geht es jetzt mir nicht nur um die Energierohstoffe, sondern um alle generell, die Auseinandersetzung, die Konkurrenz darum nehmen zu. Ressourcen werden teurer, verknappen sich, Peak Oil wird eben diskutiert, das Ende des Öls. Tja, dann als dritten Aspekt, den ich wichtig finde, meiner Meinung nach, und das wird zwar oft gesagt, weil auch wieder, ich komme jetzt wieder auf diesen Flyer hier, ja, auch hier steht drin, so würde ich es nicht schreiben, die Atmosphäre heizt sich auf, selbst die düstersten Prognosen des Weltklimarats der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2007 erscheinen inzwischen als zu optimistisch. Also auch hier wird aufgerufen, im Prinzip mit einer Aussage, die sich darauf bezieht, dass sich die globale Natur, nenne ich das jetzt mal ein Tütelchen, ja, in einer Krise befindet. Die gibt es meiner Meinung nach tatsächlich. Für uns relevant in ihren Auswirkungen, die es auf die Gesellschaft hat. Sowohl im Norden, aber auch und vor allem aufgrund der ungleichen Verteilung der Möglichkeiten darauf zu reagieren im Süden. Ja? Diese Krise gibt es meiner Meinung nach. Allerdings würde ich Klima dort anders einordnen, als das vielfach in dieser Debatte jetzt geschieht. Darauf komme ich gleich auch noch. Aber ich denke, diese Krise gibt es real. Es gibt eine Krise mit der Natur. Die Globalisierung beinhaltet neue geopolitische Herrschaftsmechanismen. Das hat für mich was mit dem generellen Prozess zu tun, dass eben Globalisierung auch neue Mechanismen braucht, um eben die Prozesse, die dort ablaufen, zu steuern, zugreifen zu können. Und im Prinzip kommt es auch zu neuen Zonierungen, ja, globalen politischen Zonierungen, weil Globalisierung gewisse Räume bekommen, eine neue Qualität in der Globalisierung, die sie vorher nicht hatten. Andere werden weniger relevant, gehören zu den Außenzonen. Also es gibt quasi sowas, wie man aus der Stadtplanung kennt. Ne? Da kennt ihr ja die Geschichten sicher. Ne? Wie sind eigentlich die Städte zoniert? Dort ist das Arbeiterviertel, ne? Da wird nicht so viel investiert. Ne? Da ist bei uns in Bremen Schwachhausen, Oberneuland, da wo die Millionäre sitzen. Da sieht es schon gleich wieder ganz anders aus. Genau das Gleiche mal einfach gesagt, übertragen, gibt es meiner Meinung nach auch global. Aufgrund der Globalisierung, und das sorgt auch dafür, dass neue geopolitische Herrschaftsmechanismen benötigt werden. So, diese Gründe sorgen dafür, dass der angesprochene Regulationsbedarf da ist. Da haben wir New Orleans, da haben wir die Nahrungsmittelkrise, da haben wir die Ölkrise, da haben wir überschwemmten Osten, da haben wir eine chinesische Fabrik. Ja? All das sorgt dafür, und da haben wir auch oben links in der Ecke Global 2000. Der Bericht an den Präsidenten, 1980 rausgekommen. Auch dort wurde schon von Klimakrise gesprochen. Und das ist eins der Werke, die sehr bekannt in der Umweltbewegung der 80er Jahre waren und die im Prinzip für das, was ich noch weiter ausführen werde, eine wichtige Rolle spielt. Das ist nämlich so eins der ersten großen Werke neben dem Werk des Club of Rome, die Grenzen des Wachstums, die im Prinzip die Debatte bestimmt haben, oder die den globalen Blick der Umweltbewegung, ja, bestimmt haben. Denn sowas gibt es meiner Meinung nach. Einen globalen Blick der Umweltbewegung, der jetzt auch eben auf spezifische Art und Weise in Politik umgesetzt wird. Und der hat sich damals schon begründet. Ja, nochmal zugespitzt. Jetzt 2006, jetzt habe ich ja eben von der Entwicklung gesprochen, warum gerade jetzt, die auch im Prinzip schon seit den 90er Jahren läuft, gerade jetzt, ab 2006, wird es meiner Meinung nach speziell so spannend in dem Bereich und so heiß diskutiert, weil eben das Ressourcen- und Umweltproblem in Konkurrenz mit den G5 und den anderen Schwellenländern, die Ressourcenknappheit besonders stark geworden ist. So. Und, das würde ich jetzt nicht weiter ausführen, ne, hat Taccio eben schon gesagt, Akkumulationsstrategien neue, die damit auch einhergehen, im Kontext der Globalisierung, immer noch. Das spielt dabei im Augenblick besonders stark rein. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum dieser Prozess, der im Prinzip jetzt schon 15, 20 Jahre in der Schwebe ist, ja, jetzt gerade so ausbricht. Das heißt also, jetzt Klimapolitik im Kontext einer globalen Umweltpolitik zu dem zentralen Ansatzpunkt wird, um neue Regulations- und Machtmechanismen durchzusetzen. So. Diese aktuelle Krise. Verteilungsfragen. Na? Das ist auch nochmal schön. Na? Das sind so beiläufige Sachen. Das eine ist eine Werbung von Degussa. Jeder kann nur so lange liefern, wie sein Vorrat reicht. Verweist nochmal auf dieses Rohstoffressourcenverteilungsproblem. Und Putin erobert den Nordpol. Da dachten viele, also ne, die erste Reaktion darauf hätte sein können, was macht der jetzt am Nordpol? Ne? Jetzt setzen sie da unten ihr Fähnchen mit dem U-Boot auf den, ne, unterseeischen Grund. Was soll das Ganze eigentlich? Das ist aber gar kein Spaß, würde ich behaupten. Das ist der Kampf, zugespitzt gesagt, die letzten Ressourcen. Okay. Ja. Jetzt zu dem Bogen. Ich muss mich auch ein bisschen sputen. So, über Natur, Naturalisierung, über Dialektik und Natur habt ihr, glaube ich, schon am Freitag gesprochen und so, ne? Also das ist schon öfter gefallen. Ich werfe da jetzt meinen speziellen Blick drauf, im Kontext so, des Klimawandels. Generell, okay, ist es ein Aspekt, habe ich schon gesagt, wichtig, und das ist eben oft jetzt auch, wird immer wieder natürlich auch umstritten diskutiert. Meiner Meinung nach ist der Klimawandel weder aktuell der schwerwiegendste, noch perspektivisch der einzig relevante. Also ich habe ja gesagt, ich gehe von tatsächlichen Problemen, ne, auf globaler Ebene mit Natur aus. So, also ich sage nicht, das ist ein Witz, ne, Klimawandel ist nur irgendwas, müssen wir eigentlich gar nicht weiter beachten, ne, irgendein wissenschaftliches Phänomen, das keine Relevanz hat. Ich sage nur, auf die Art und Weise, wie über Klimawandel im Augenblick debattiert wird, blendet es die eigentlich aktuellen Naturzerstörungen, die relevant sind, aus. So, und wenn, das könnt ihr jetzt, glaube ich, nicht so gut lesen, ich glaube, ich kann es auch nicht ranziehen mit diesem Ding. Rechts unten, Status und Trends global. Ne? Viel wird über den Klimabericht geredet, wenig wird über das viel wichtigere Werk geredet, nämlich den Millennium Ökosystem Assessment Bericht. Nämlich den Bericht, wo darüber gesprochen wird, auch von 1300 Wissenschaftlern, so ähnlich zusammengesetzt wie IPCC, nur andere Fachrichtungen. Ne? So, die haben generell sich angeschaut, wie ist eigentlich der Zustand der Erde, auch ein UN-Projekt. Ja? Und die haben gesagt, und das sieht man eben da in dieser Grafik, ja? Aktuell interessant, Übernutzung, Habitatwandel und Nährstoffeintrag. Die wichtigsten Dinger, perspektivisch Klimawandel, Nährstoffeintrag, Habitatwandel und invasive Arten, das heißt einwandernde Arten, also Arten, die jetzt meinetwegen aus Südamerika jetzt hier einwandern, andere heimische Arten verdrängen, da kann man sich auch drüber unterhalten, ob das so ein Problem ist, aber das sehen Sie so. Ja? Das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist ein toller Bericht, IPCC ist doofer Bericht oder so. Ja? Der wichtige Punkt dabei ist, ja, wenn wir uns auf diesen Diskurs, auf diesen wissenschaftlichen einlassen, dann sollten wir auch so weit gehen, vor Augen zu haben, es gibt Dinge, die jetzt auch wissenschaftlich in dem gleichen, ne, auf dem gleichen Level viel dramatischer sind als der Klimawandel. So. Wird dabei ausgeblendet. Ist meiner Meinung nach kein Zufall, ist von uns nicht so glücklich, aber generell auch kein Zufall. Ja? Ja. Ich schnapp mir mal einen Schluck Wasser. Ja. Also, Nährstoffeintrag ist tatsächlich Stickstoff, Phosphat, Pflanzennährstoffe. Die werden über Dünger eingetragen, die werden über den Autoverkehr eingetragen und beeinflussen im Prinzip global alle Ökosysteme. In der Bundesrepublik ist das zum Beispiel ein Problem. Es gibt viele der unter Naturschutz stehenden Biotope sind nährstoffarme. Die sind relativ selten geworden, was einfach den Grund hat, auf nährstoffarmen Böden kann man keine Landwirtschaft betreiben, kann man keine Rasenflächen pflanzen, die sind nicht so attraktiv für uns. Also hat man überall sehr viel Dünger reingejagt. So. Die letzten Gebiete, die da noch übrig sind, hat man unter Naturschutz gestellt. Aber es ist so, dass mittlerweile so viel über Düngung, Autoverkehr und so an Luft in die Nährstoffe, an Nährstoffen in die Luft eingetragen wird, dass selbst das, was an Regen im Augenblick runterkommt, ungefähr der Düngung, die ein Acker in den 50er Jahren hatte, entspricht. Also eigentlich müsste man die ganzen nährstoffarmen Gebiete in der Bundesrepublik mit dem Dach überziehen, ja, damit da kein Regen mehr raufkommt, sonst werden nämlich alle gedüngt und dann hat man ein Problem, weil dann hat man die einfach nicht mehr. So, das ist global das Problem. So, und natürlich je nach Region, wo es dann abregnet und so, ne, und wo das dann eben auch in die Luft eingebracht wird, natürlich größer. Habitatwandel ist im Prinzip die Umformung von bestimmten ökologischen Bereichen, also wir nehmen einen Wald und machen daraus ein Freizeitzentrum, ne, dann ist es ein Habitatwandel. Die Übernutzung ist dann, wenn wir fischen gehen und mehr fischen, als eigentlich dann auf Dauer nachkommen an Fisch im Meer. So. Wie gesagt, ich will mich jetzt nicht absolut auf dieses Ding beziehen, ich wollte das nochmal so gegenüberstellen, um diesen anderen Punkt klar zu machen. Die haben vieles darin ausgeblendet. Was zum Beispiel gar nicht da drin ist, ist natürlich Vergiftung. Die ganze Frage Pestizide, Chemikalien, die eingebracht werden und so, kommt überhaupt nicht vor. Also auch diesen Bericht könnte man genauso gut kritisieren, ne, wie ich es vielleicht auch mit dem IPCC-Bericht machen würde. Aber ne, erstmal so die Gegenüberstellung war für mich interessant. So, hier werden wir jetzt nicht diese Grafiken angucken, sondern es geht mir mehr um das, was ich auch schon ausgeführt habe oder kurz angesprochen habe. Die Debatte um den Klimawandel sorgt für eine Ausblendung anderer ökologischen Krisenfaktoren sowie der gesellschaftlichen Ursachen der Naturzerstörung und fokussiert die Klimapolitik auf die Regulation des Kohlenstoffkreislaufes. So, Das ist meiner Meinung nach auch, ne? Also auch schon dieser wissenschaftliche Diskurs, wie er medial aufbereitet wird und wie wir ihn wahrnehmen und wie wir uns teilweise auch in Ankündigungen auf ihn beziehen, ist meiner Meinung nach ein Problem. Ist das eingängig? Ne? Also was dabei nicht, ne? Ich will jetzt, wie gesagt, keine große Wissenschaftsblabla hier machen, deswegen bin ich dafür auch kein Experte, aber mit so globaler Ökologie beschäftige ich mich eben schon ein bisschen länger. Habt ihr eine ungefähre Vorstellung in dem globalen Kohlenstoffkreislauf, nur mal so als Frage, wie viel dann das menschengemachte CO2 daran ausmacht? Weiß es irgendjemand, wie viel Prozent am globalen Kohlenstoffkreislauf macht das menschengemachte CO2 aus? Habe ich letztens in Bremen auch in der Veranstaltung gefragt. 10? 10? 15? Also 10% könnten das alles so verändern, dass wir jetzt eine globale Krise kriegen in 2050. Weil das ist ja der Diskurs. Der Diskurs sagt, das menschengemachte CO2 sorgt dafür, dass wir bis 2050 dramatische Veränderungen haben. Und niemand hier weiß so ungefähr, wie das ist? Nein, unter 1. Unter? Ja. Spurenelemente. So, ich würde jetzt sagen, okay, solange mir jetzt jemand mit einer wissenschaftlichen Theorie kommt und sagt, okay, das ist jetzt sehr dramatisch, ne? Es ist tatsächlich auch nicht unproblematisch, weil die Ablagerungen nur 0,2% betreffen und der menschengemachte, je nachdem, auf was man sich jetzt gerade beruht, 0,6. So, das ist also ein Missverhältnis, ja? Also es wird tatsächlich immer mehr eingebracht. So, und wenn man das Chaos theoretisch betrachtet, ist natürlich auch der kleine Flügelschlag des Schmetterlings irgendwie, hat große Auswirkungen und so, ne? Könnte man sagen, ist aber ein träges System, wirkt also nicht unbedingt direkt, ne? Das sagen auch alle, da hat auch niemand Widerspruch. Das Problem ist nur, ja, aus so einer innerwissenschaftlichen Perspektive, das meiste passiert hier, ne? Im direkten, jährlichen Kohlenstoffauslauf, nämlich zwischen Ozean und Atmosphäre. So, und wenn da jetzt in der Wissenschaft nur ein kleiner Fehler drin ist, ja, weil man das Ökosystem Ozean noch nicht ganz verstanden hat und auch nicht entsprechend den Kohlenstoffumsatz darin. Ein minimales Problem. Dann ist das schon um ein Vielfaches, ja, vielleicht eher Ursache als das, was der Mensch einträgt. Nur mal so als kleine gedankliche Anregung. Und darum sagen auch viele Ökologen, was da jetzt, weil die Klimadebatte läuft dann ja darauf hinaus, ne? Und darum ist mir eben so wichtig, dass viele andere Krisenfaktoren ausgeblendet werden. Ja? Früher wurde Verwüstung als soziales Problem gesehen, Problem der Viehwirtschaft, ja? Wasserverbrauch und ähnliches. Heute ist es Klimawandel. Ja? Das kann man mit ganz vielen anderen Bereichen auch durchsetzen. So, wo man früher von biologisch-ökologischen Problemen gesprochen hat, ja, oder sozialen Problemen, wird heute von meteorologischen gesprochen. Das ist also eine Verschiebung innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses. Das ist der Punkt, auf den ich eigentlich noch hinaus will. So, als Aspekt des gesellschaftlichen Naturverhältnisses ist Klimapolitik mehr als nur ein Ansatz zur Reduzierung von Klimagasen. Ne? Ich hatte schon gesagt, ich möchte es gerne verbinden mit der Frage, verbinden mit der Ressourcenfrage.